So, willkommen zurück. Hallöchen. Bevor ich jetzt zwei Folgen Nachtgedanken aufnehme, erzähle ich, glaube ich, erstmal, worum es da ging ehemals und worum es da geht jetzt. Und wer weiß, vielleicht kommt dieses Format ja doch nochmal irgendwann zurück. Ich glaube allerdings nicht. Ich habe im Rahmen meiner journalistischen Arbeit immer wieder ein kurzes, kleines Interview, Schnipselchen gemacht, das so ein bisschen unter dem Thema One Hot Minute kursiert. Und zwar nimmt man einfach Schlagworte und lässt das Gegenüber kurz und knackig drauf antworten. Wobei man das natürlich auf zwei Arten machen kann. Entweder man nimmt Wörter, mit denen die Person durchaus umgehen kann und rechnet. Oder man nimmt auch mal zwischendrin ein komplettes Random-Wort. Also, keine Ahnung, wir haben das mit Lehrern gemacht und haben da dann aber auch Schlagwörter genommen, die überhaupt nichts mit Schule oder sonst irgendwas zu tun hatten. Und da kriegt man dann natürlich durchaus eine spannende Antwort. Und dieses Format habe ich euch immer wieder mal gemacht, also auch mit anderen Menschen dann im Nachgang. Und im Grunde ist Nachtgedanken nichts anderes als One Hot Minute nur mit mir selbst. In dem Fall kann ich mir natürlich nicht selber Schlagwörter nennen und darauf dann spontan reagieren. Spontan ist dann einfach anders. Also habe ich mir damals immer wieder gewünscht, das war so während meinem Studium danach und sowas, das war so, wenn man abends nicht pennen konnte, hat man mal wieder eine dieser Mails geöffnet, wenn man eine bekommen hat, und hat dann einfach direkt die Mail geöffnet. Also man wusste quasi, dass das eine Mail ist, in der also eine Liste drin ist, weil der Betreff war schon so gesetzt, dass da eine Liste drin sein muss. Oder dass die Mail sagt quasi, Achtung, hier ist eine Liste drin, nicht aufmachen, außer du machst eine Folge. Und dementsprechend habe ich mir damals diese Mails dann nach und nach geöffnet. Wenn ich eine Folge aufnehmen wollte, die Mail geöffnet und sofort darauf reagiert. Das heißt, in der Regel war Mail öffnen, Aufnahmegerät an und ab die Post. Zeitweise habe ich das sogar tatsächlich mit einem on tape, also sprich mit Video, mitgeschnitten. Zeitweise aber dann auch ohne, weil der Spaß beim Video war ja dann einfach nur zu sehen, wie ich blöd reinglotze. Was die Begriffe anging, war es ganz interessant, denn es gibt natürlich so ganz banale Begriffe, die jeder kennt. Keine Ahnung, Apfel. Da kann man ganz spontan darauf reagieren mit lecker. Lecker, oh, jetzt ein Apfel, wäre super. Es gibt Begriffe, die sind etwas schwieriger oder auch zeitweise zeitgebunden. Das heißt zum Beispiel, Ampelkoalition wäre etwas, was nur relativ kurzzeitig ist. Und oder so Spezialbegriffe, sei es Erwartungserwartung oder sonst irgendwas. Und dann gibt es natürlich diese super Spezialbegriffe, die keine Sau versteht, wenn man sie nennt. Doppelte Kontingenz. Wenn ich nicht wüsste, was doppelte Kontingenz heißt, müsste ich an der Stelle allerdings die Segel streichen. Das heißt, es war dann auch immer natürlich ein Tanz der Menschen, die mir die Liste geschrieben haben, ob ich den Begriff dann überhaupt kenne oder zumindest, ob der Begriff etwas hergibt, wie man drauf reagieren kann, ohne dass es, ohne dass man den Begriff kennt. Ich überlege jetzt gerade, es gibt so ein, heißt das Schwiegermuttermörder oder sowas? Ich weiß nicht, was es ist, ich hab den Begriff schon mal irgendwo gelesen und sowas. Und darauf kann man natürlich reagieren, ohne dass man den Fachbegriff kennt, was natürlich doppelt und dreifach lustig ist für den Menschen, der die Liste eingereicht hat, eine Reaktion auf etwas zu bekommen, was er, womit er möglicherweise sogar nicht gerechnet hat. Ja. In diesem Sinne, es ist ein spontanes, kleines, lustiges Format. Keine Ahnung, ob das heutzutage noch funktionieren würde, wenn ich das regelmäßig machen würde. Ich glaube, dafür gibt es viel zu schnelle, viel zu lustige, kurze Unterhaltungsformate da draußen. Das wäre heutzutage, glaube ich, ja, eher was für im Kleinen, wenn man wirklich irgendwie, ja, vielleicht nehme ich es mal mit zu die Elite, dass wir das mal uns da gegenseitig abfragen. Das wäre eine Idee. Daraus mal eine Elite-Folge machen. So, Zeili, hörst du? Vorbereiten, Listen vorbereiten. gleich mal den eigenen Podcast nutzen, um Arbeitsaufträge für andere Folgen und Formate zu erteilen. Ist das schön. Ja, also, wobei man muss dazu sagen, es wäre dann wahrscheinlich die kürzeste die Elite-Folge, weil wir sind ja in der Zwischenzeit wirklich sehr, sehr lang. Im Verhältnis zu One Hot Minute, das wären, wenn wir es gegenseitig machen würden, 2 Hot Minutes. Ja, 2 Minuten Folgen, da könnten wir einen Spaß haben. In diesem Sinne, freut euch auf 2 Folgen One Hot Minute oder eben Nachtgedanken. Übrigens, Nachtgedanken kommt daher, dass es wirklich eine normalerweise ursprünglich in der Nacht aufgenommene Geschichte war. Also, das war, wenn man halt abends so daheim saß, mal mit der Laune hatte, irgendwie nichts zu zocken, sondern einfach mal schnell eine Podcast-Folge raushauen wollte. Dann hat man die Nachtgedanken gemacht. Und ich glaub, davon gibt es auch gar keine großartigen Überbleibsel mehr, auch nicht mehr auf YouTube, also dementsprechend. Freut euch auf die 2, weil das werden wahrscheinlich die einzigen sein, die ihr, wenn es nicht wiederkommt, dieses Format, hören werdet von mir. In diesem Sinne, tschüss.